Der mächtige Band ist also die Schilderung des Lebens und Wirkens der Gesellschaft Jesu, offiziell entworfen von einer ihrer Provinzen und bei außergewöhnlicher Gelegenheit der Feier des 100-jährigen Bestehens der Gesellschaft Jesu ihr als Festgabe offiziell dargebracht. Bei solchem Sachverhalte kann von Bedeutungslosigkeit der Imagio schlechterdings nicht gesprochen werden, selbst wenn die Verfasser wirklich junge Scholastiker gewesen sein sollten. Denn das ihnen fehlende Ansehen wurde reichlich ersetzt durch das Ansehen der drei Theologen, die das Werk im Auftrage des Provinzials geprüft und für druckreif befunden haben. Vor allem aber wurde es ersetzt durch das Schwergewicht des Ansehens einer ganzen Provinz, die den Inhalt als ihr geistiges Eigentum übernommen und herausgegeben hat. Aber die jesuitische Ausrede von der Scholastiker-Verfasserschaft lässt sich aus dem Werke selbst als Unwahrheit erweisen. Schon in der Vorrede heißt es, das Werk sei verfasst und herausgegeben von sehr beschäftigten Männern, ein Ausdruck, der auf Scholastiker durchaus nicht passt, und auf Seite 24 wird gesagt, dass die starke Beschäftigung der Verfasser bestanden habe im Predigen, im Lehren der Wissenschaften und in Besorgung der übrigen Obliegenheiten der Gesellschaft. Mit solchen Beschäftigungen haben aber Scholastiker nichts zu tun. Diese Worte der Imagio kennt selbstverständlich auch der Jesuit Dur. Dennoch schreibt er die Unwahrheit von der poetischen und rhetorischen Festdeklamation und von den poetischen und rhetorischen Ergüssen der Jesuiten und Jesuitenschüler, die in der Imagio gesammelt worden seien, am angegebenen Ort, Seite 506 und 507. Die Ironie der Geschichte hat aber gewollt, dass Dur durch einen seiner Ordensbrüder Lügen gestraft worden ist. Der Jesuit Bremer bekennt im kirchlichen Handlexikon, München 1907, Band 1, Seite 685, dass Urheber und Entwerfer des Planes der Imagio kein geringerer war als der größte Hagiograph des Jesuitenordens, der Jesuit Bolandus, dessen Namen das Riesenwerk Acta Sanctorum trägt. Doch lassen wir die derbe Dursche Unwahrheit einmal gelten. Hätten wirklich junge Scholastiker das Werk zusammengeschrieben, für seine Beurteilung wäre es umso bedeutungsvoller. Denn es würde folgen, dass der Inhalt der Imagio die unverfälschte Verkörperung des echten jesuitischen Geistes ist, desjenigen Geistes, in welchem die jungen Scholastiker vom Orden selbst auferzogen werden, des Geistes, der ihnen vom Orden selbst von der ersten Stunde des Noviziats an eingeflößt wird, wie uns der Jesuit Cordara so anschaulich geschildert hat. Überdies sind schriftliche Arbeiten von Scholastikern strengster Beaufsichtigung und Nachprüfung durch die Oberen unterworfen. Und wie hätte, wenn der Geist der Imagio nicht der echt jesuitische gewesen wäre, eine ganze Provinz mit ihrem Provinzial an der Spitze sich hinter die jungen Scholastiker stellen und ihrer Arbeit den amtlichen Stempel der Billigung aufdrücken können? Nein, der Prachtband Imagio Primi Saculi Societatis Jesu ist ein Jesuitenerzeugnis, so echt, so ursprünglich wie kaum ein zweites und deshalb für Beurteilung des Jesuitismus von hervorragender Wichtigkeit. Freilich muss die Beurteilung wesentlich vom asketisch-religiösen Standpunkt aus geschehen. Der Jesuitenorden ist ein religiöser Orden. Er will sogar als hervorragender Typus dessen gelten, was die römische Kirche Ordensstand, Stand der christlichen Vollkommenheit nennt. So hervorragend, dass er sich für berechtigt hält, den Namen des Stifters der christlichen Religion, des Ideals christlicher Vollkommenheit, den Namen Jesu Christi selbst sich beizulegen. Wesenszug des Charakterbildes Jesu ist aber Demut, Ablehnung aller Selbstüberhebung, alles Selbstlobes, aller Ehrsucht, des Prahlens mit eigenen Taten. Von diesem Standpunkte Christi aus ist aber das Urteil über die Imagio und damit über den Geist, der sie hervorgebracht hat, ein vernichtendes. Nicht der Geist Christi kommt in ihr zum Ausdruck, sondern der widerchristliche Geist dessen, was die katholische Askese in schärfster Ablehnung Welt nennt. Dickster Hochmut, eitelste Selbstüberhebung, unermessliche Ruhmsucht machen sich in dem Säkularwerke breit. die Hoffart des Geistes, also jene Kapitalsünde, vor der die Schrift die Christen besonders warnt, hat bei Abfassung der Imagio ausschließlich die Feder geführt, und zwar so ausschließlich und mit so dicken Unterstreichungen, dass, selbst wenn das Werk Erzeugnis einer weltlichen Vereinigung wäre, die bei Schilderung ihrer Taten asketische Grundsätze nicht zu befolgen hat, das Übermaß von Selbstvergötterung auch bei ihr abstoßend bis zum Ekel wirken würde. Beschauen wir uns zunächst den Bildschmuck der Imagio. Das Titelblatt zeigt in Gestalt einer Jungfrau die Gesellschaft Jesu auf dem Rücken des Zeitengottes Kronos thronend. Über ihr schweben Engel, Ruhmeskränze haltend mit den Aufschriften dem Lehrer, Doktori, dem Märtyrer, Martyri, der Jungfrau, Virgini. Auf hohen Säulen blasen zwei Engel Posaunen. Die Spruchbänder enthalten die Worte 100 Jahre umfasst Loyola und möge er die ganze Welt erfüllen. Sechs Schilder, von Engeln getragen, stellen dar die Geburt der Gesellschaft Jesu, die Ausbreitung der Gesellschaft über die ganze Erde, die Gesellschaft als Wohltäterin für die Welt, die Gesellschaft durch die Welt verfolgt, die Gesellschaft durch Verfolgungen berühmter werdend, die Gesellschaft von Belgien geliebt, mit Rücksicht auf die Herausgabe der Imagio durch die belgisch-flandrische Provinz. Wie der Bildschmuck des Titelblattes, so der des Textes. Unter der Aufschrift »Die Gesellschaft Jesu«, das Bild »Die Sonne, den Erdball bestrahlend«, darunter der Psalmenvers »Keiner verbirgt sich vor ihren Strahlen«.